Kundgabe 5104. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.04.1951. Gottes Wort, wirksamste Gnadengabe. Meiner Gnade wird teilhaftig werden, wer immer sie begehrt, und unbeschränkt ist das Maß meiner Gnade, weil ich die Menschen liebe und ihnen verhelfen will zur Seligkeit. Ohne Gnade aber kann kein Mensch selig werden. Also solltet ihr alle Mittel gebrauchen, die zur Erlangung von Gnade dienen. Ihr solltet beten um Zuwendung von Gnade. Ihr solltet euch jede Hilfe von mir erbitten. Ihr solltet auch selbst Gnade erwerben durch einen Lebenswandel in Liebe. Ihr solltet stets mir wohlgefällig leben auf Erden, um dadurch Anwärter zu sein des Gnadenschatzes, der euch allen zur Verfügung steht, aber auch bewusst erbeten werden muss, ansonsten er unwirksam bliebe an euch. Ihr sollet Jesus Christus anrufen, den göttlichen Erlöser, der gewissermaßen der Schatzmeister der Gnaden ist, die er selbst am Kreuz für euch erworben hat. Ihr sollt euch eurer Schwäche bewusst sein und Hilfe anfordern, auf dass ihr die Höhe erreichet, was ihr allein niemals vermöget. Ich habe meine Geschöpfe lieb und will, dass sie leben, nicht aber, dass sie dem Tode verfallen. Leben aber erfordert Kraft, und da es sich um das Leben der Seele handelt, so muss dieser also Kraft zugeführt werden, ansonsten sie zugrunde geht und in den geistigen Tod versinket. Kraft aber kann nur von dort kommen, wo sie ihren Ursprung hat. Von mir, dem ewigen Urquell des Lichtes und der Kraft. Folglich müsstet ihr euch an mich wenden und bitten um Kraft oder sie euch erwerben durch Liebeswirken, da ihr dadurch euch mir verbindet und also unmittelbar die Kraft von mir empfanget, der ich die ewige Liebe bin. Und ich teile sie aus. Ich gebe jedem Bittenden, denn sein Anfordern ist die Bedingung, die ihm endlosen Zustrom sichert. Ich gebe euch Kraft, und zwar direkt oder indirekt. Die wirksamste Gnadengabe aber, die Gabe, der ihr die Kraft unmittelbar entziehen könnt, ist mein Wort, der Ausfluss meiner Liebekraft und somit das sicherste Mittel, um zur Höhe zu gelangen. Dieses Wort habe ich mit meinem Segen belegt, und jeder, der es annimmt, erfährt die wundervolle Wirkung meines Wortes an sich selbst. Ihr Menschen habt alle viel Kraft nötig, und es ist eine besondere Gnade, dass ich euch mein Wort zutrage, auch ohne euren Willen, es entgegenzunehmen. Doch wirksam kann es an euch erst dann werden, wenn ihr euch bewusst seid, eures Schwächezustandes und in der Entgegennahme meines Wortes Hilfe suchet und erhoffet. Dann ist das Wort für euch zum Kraftspender geworden. Es ist das Wort eine außergewöhnliche Gnadenzuwendung an euch, weil es außergewöhnliche Kraft in sich birgt, die ein jeder in Empfang nehmen kann, der aufmerksam zuhört, so es ihm geboten wird, und es eifrig in seinem Herzen bewegt. Mein Wort ist die Verbindung zwischen mir und euch Menschen. Ich komme zu euch hernieder, weil ihr aus eurer Kraft allein nicht zu mir heraufkommen könnet, denn der Weg zu mir ist endlos weit, solange ihr noch schwach seid. Doch wo euch meine Liebekraft beisteht, erreichet ihr mühelos euer Ziel. Wer aber meine Gnade verschmäht und sonach auch alles, was von oben kommt, als sichtliches Zeichen seines Unglaubens ablehnet, der kann nicht selig werden, denn in seiner Schwäche kann er sich nicht vom Boden erheben, auf den ihn mein Gegner geworfen hat, als er mich verleugnete. Und eine Verleugnung meiner ist es, wenn auch mein Wort nicht anerkannt wird, als von mir ausgehend. Wenn der Mensch sich in seiner Überheblichkeit nicht beuget vor seinem Schöpfer, wenn er seine barmherzige Hand nicht ergreifet, wenn er seine Hilfe nicht nötig zu haben glaubt und daher auch keine Gnade und Kraft empfangen kann. Dann bleibt er schwach und unfähig, den Weg zur Höhe zu gehen. Dann ist er mit der Sünde der Überheblichkeit stark belastet, die ihn zu Boden drückt. Und dann kann ihm keine Hilfe werden, weil er sich nicht helfen lassen will. Denn ohne meine Gnade kann niemand selig werden. Amen.